HTA auf Meister 666 Beats aus der Hölle. Aus der Hölle. Aus der Hölle auferstanden. Aus der Hölle auferstanden, ein Dämon aus dem Unbekannten, der euch alle verachtet. Ich weiß nicht, was ihr dachtet, wo das enden wird. Wer in den Abgrund stirbt, landet irgendwann bei mir. Mischwesen zwischen Mensch und Tier, Seraphim, Cherubim. Vom Teufel höchstpersönlich hab ich mir die Kraft geliehen. Und ich fliege über die Steppe, Eiswüste und ich schwimme vom Untergang der Welt, die Verkörperung des Bösen. Bin ich einfach selbst, kein Interesse an dem Geld, denn es trägt nur den Wert. Auf dem Papier, auf dem es gedruckt ist, das Element, das verbogen zwischen Feuer und Luft sitzt. Die Meere färben sich rot, überall verbreitet sich Todblutrot im Mond. Finsternis, ein Schatten frisst das Licht, bis man den Schmerz auf dieser Erde endlich vergisst. Ich mach den Tod für euch alle greifbar. Auch Lucifer nennt mich seinen Meister. Auf dem Thron nehm ich meinen Platz ein. Bis der letzte Mensch auf dieser Erde schweigt. Ich mach den Tod für euch alle greifbar. Auch Lucifer nennt mich seinen Meister. Auf dem Thron nehm ich meinen Platz ein. Bis der letzte Mensch auf dieser Erde schweigt. Schwarze Flügel, schwarze Clown, ich bin ein Mensch gewordener Albtraum, der aus dem ewigen Schlaf mit großem Zorn erwachte, was ich zuvor auf Erden machte, schaffte keiner vor mir. Ich ließ die Pyramiden bauen, hab diese Welt geflutet, spaltete die Meere, verbrachte meine Zeit zwischen Raum und Ewigkeit, bevor ich mich der Welt zeig. Treten Katastrophen ein, ich ernähr mich von der Pein und all dem menschlichen Leid. Tief im Urwald, wo keine Sonne scheint, erlebten die Azteken. Ich brachte ihnen Regen und ihre Lebensräume verwehten im Monsum. Ich bin ein Monstrum observiert vom Vatikan. Auge um Auge, Zahn um Zahn, es läuft alles nach dem Masterplan, den ich vor 1000 Jahren in Auftrag gab. Legt euch nieder im Massengrab. Ich mach den Tod für euch alle greifbar. Auch Lucifer nennt mich seinen Meister. Auf dem Thron nehm ich meinen Platz ein. Bis der letzte Mensch auf dieser Erde schweigt. Ich mach den Tod für euch alle greifbar. Auch Lucifer nennt mich seinen Meister. Auf dem Thron nehm ich meinen Platz ein. Bis der letzte Mensch auf dieser Erde schweigt.